Lies die Sätze 10, 11 und 12. Jetzt hörst du das zweite Gespräch. Cooles Handy. Ist es neu? Nicht wirklich. Mein Vater hat sich ein neues gekauft und mir sein altes gegeben. Es ist aber wie neu. Nicht schlecht. Kannst du damit auch schnell im Internet surfen? Ja, natürlich. Schau, Selina, hier sind meine E-Mails. Hier kann ich googeln und hier skypen. Wie mit einem neuen. Wow, ich will auch so ein Smartphone. Ich habe nur ein ganz einfaches Mobiltelefon, ohne schnelles Internet und ohne gute Kamera. Total langweilig. Du kannst also keine schönen Fotos machen und keine YouTube-Videos sehen? Gar nicht. Es war aber sehr billig. Und mittlerweile ist es auch sehr alt. Ich kann fast nur telefonieren und Nachrichten schicken. Weißt du was? Sag doch einfach deinen Eltern, dass dieses Handy zu alt ist und nicht mehr richtig funktioniert. Dann kaufen sie dir sicher ein neues. Ja, gute Idee. Zum Geburtstag wünsche ich mir ein Smartphone, so eins, wie du auch hast. Ich habe ja nächsten Monat Geburtstag. Guter Plan. Du hörst das zweite Gespräch noch einmal. Markiere dann für die Sätze 10, 11 und 12 richtig oder falsch. Cooles Handy. Ist es neu? Nicht wirklich. Mein Vater hat sich ein neues gekauft und mir sein altes gegeben. Es ist aber wie neu. Nicht schlecht. Kannst du damit auch schnell im Internet surfen? Ja, natürlich. Schau, Selina, hier sind meine E-Mails. Hier kann ich googeln und hier skypen. Wie mit einem neuen. Wow, ich will auch so ein Smartphone. Ich habe nur ein ganz einfaches Mobiltelefon. Ohne schnelles Internet und ohne gute Kamera. Total langweilig. Du kannst also keine schönen Fotos machen und keine YouTube-Videos sehen? Gar nicht. Es war aber sehr billig. Und mittlerweile ist es auch sehr alt. Ich kann fast nur telefonieren und Nachrichten schicken. Weißt du was? Sag doch einfach deinen Eltern, dass dieses Handy zu alt ist und nicht mehr richtig funktioniert. Dann kaufen sie dir sicher ein neues. Ja, gute Idee. Zum Geburtstag wünsche ich mir ein Smartphone, so eins, wie du auch hast. Ich habe ja nächsten Monat Geburtstag. Guter Plan. Ende Test 6.